Den Kiowas war nicht mehr zu trauen. Deshalb wechselten wir uns stündlich in der Wache ab. Mein Trick mit der Blechdose hatte zwar gewirkt, aber wir wollten doch lieber vorsichtig sein. Nach einer unruhig verbrachten Nacht brach der Morgen an, der für uns alle einige Überraschungen bereithalten würde, wie zu vermuten war. Ein Wutausbruch Tanguas verriet uns, dass ein Kundschafter schlechte Nachricht brachte. Winnetou und sein Vater hatten ihre Pferde erreicht, die sie unter der Obhut einiger Wächter versteckt hatten. Sie mussten demnach einen großen Vorsprung haben und konnten bald mit Verstärkung zurück sein. Die Pferde der übrigen gefangenen Apachen waren von ihnen zurückgelassen worden. Die würden den Besiegten in jedem Falle ihre Lage erleichtern, entweder nach ihrer Befreiung oder bei ihrem Abtransport durch die Kiowas. Allerdings gab es noch eine dritte Möglichkeit. Tangua könnte seine Gefangenen gleich hier erledigen. Aber das musste ich unbedingt verhindern. Da kam auch schon Sam gelaufen. Sir! Sir! Wenn ich mich nicht irre, die Kiowas wollen ihre Gefangenen zu Manitou befördern. Die Machterfälle werden schon errichtet. Wo ist Tangua? Mitten unter seinen Kriegern. Lock ihn hierher, Sam. Möglichst allein. Der bringt auch seine Leibgarde mit. Die überlasse ich euch, Parker, Stone und Sam. Den Häuptling nehme ich auf mich. Fasst sie bei der Kehle, damit sie nicht schreien können. Wartet aber, bis ich anfange. Die Sache muss rasch, aber möglichst lautlos vor sich gehen. Ich will euch nicht im Einzelnen erzählen, auf welche Weise sich mein Plan verwirklichte. Nur so viel. Um sein wertes eigenes Leben zitternd, sicherte uns Tangua das Leben und die Freilassung der Apachen mit den feierlichsten Eiden zu. Und doch führte er uns hinters Licht. Wieder freigelassen, höhnte er. Das Wort Tanguas gilt. Doch hat er nichts versprochen. Wann Apachenhunde frei? Wir nicht schuld, wenn sie sterben, weil kein Essen, kein Wasser. Nun, ich war überzeugt davon, dass die Apachen da sein würden, ehe ihre Stammesbrüder an Hunger und Durst zugrunde gehen könnten. Richtig, der Angriff ließ nicht lange auf sich warten und kam so überraschend, dass im Handumdrehen die Gefangenen befreit waren und jeder einzelne der räuberischen Kiowas einer vielfachen Übermacht gegenüberstand. Sam Hawkins, weiße Freunde, helft euren roten Brüdern! Jetzt schreit ihr um Hilfe, der Schuft! Wenn ich mich nicht irre! Achtung, Bancroft, da! Sam! Dich! Ja. Will! Keinen Apachen töten! Wir müssen Mühe geben! Da drüben! Rettler! Sie sind über ihm! Sie haben ihn! Sie binden den Schuft! Bancroft! Bancroft stürzt! Er ist tot! Seine Leute! Sie haben alle niedergemacht. Vorsicht, Shatterhand! Wir sind eure Freunde! Hört Apachen! Freunde! Da ist der Länderdieb! Häuptling! Nimm das! Hör mich hinzu! Weißer Hund! Wir sind eure Freunde! Ich kann es beweisen! Lügner! Bravo, Shatterhand! Das war ein Schlag! In Chuchuna. Hört ihr mich, Häuptling? Ah! Winnetou! Winnetou, ja, dein Vater, du getötet hast! Nein! Höre mich! Nichts mehr! Da! Winnetou, ich könnte dich töten, wenn ich dein Feind wäre. Auch dein Vater ist nur betäubt. Wie ich dich jetzt betäuben muss!